1. Samuel nam ein Gefäß im Eitel, gosses über Sauls Haupten Kustin, wobei erklärt, dass der Herr in seinem Fürsten über sein Volk gesalbt habe, damit Israel regier und aus der Gewalt seiner Feinde befrei. 2. Als Zechen für dies Berufung kündigte Samuelen, dass Saul nach seinem Aufbruchem grab Rahel sway manetreffen word, die im mitteilen worden, dass die Verlerinen Eslinen gefunden seien und sein Vater sich nun sorgen im in make. 3. Wenn a seinen Weg fortsetz und die each von Tabereresh, worden im drie manner begegnen, die auf dem Weg zum Heiligtum in Bethel seien und opfergeben y young siegen, brot und wein bei sich trugen. 4. Dies manner worden in freundlich grussen und im zwei brot anbieten, die als bestattigung seinen neuen word von ihnen anemen soul. 5. Danach word nach Gibea Gotts kommen, wo ein Posen der Philister stationiert sei, dort word eine Grupp von Propheten begegnen, die unter dem Klang von Harfen, Pauken und Floten in prophetisch begeistering geraten seien. 6. In diesem Moment word der Geist des Herrn über Saul kommen, so dass gemeinsam imite ihnen prophesien und ein tiefgreifend innerlich Verwandlung zu einem anderen Menschen erfahren word. 7. Sobald dies angekündigten Zechen eingetroffen seien, soll Saul entschlossen handeln, da die gottliche Unterstützung und Gegenwart mit in seien. 8. Samuel wise innen, nach Gilgal vorausugehen und dort 7 Tage zu warten, bis selbst eintreff, Brandopfer dazu bringen und im weitere Anweisungen für sein künftiges Handeln zu geben. 9. Als Saul sich umwandt, im Samuel zu verlassen, verandete Gott sein Gesinnung grundlegend, und al vorher gesagten Zechen erfüllten sich noch im selben Tag. 10. Bei ihrer Ankunft in Gibea begegnet im tatsächlich die Gruppe der Propheten, worauf in der Geist Gottes über in Kamunda inmitten der Mensch in prophetisch Versuchung geriet. 11. Als die Menschen, die in von früher Kanten, sein angewohnliches Verhalten bemerkten, fragten sie sich verwundet, was mit dem Sohn des Kis geschehen sei und ob nun auch Saul zu den Propheten gehor. 12. Ein Mann aus der Umgebung entgegnet jedoch kritisch, wer denn der Vater dieser Propheten sei, woraus das bekannte Sprichwort entstand, ob Saul ebenfalls unter die Propheten gegangen sei. 13. Nachdem die prophetische Regung abgeklungen war, begab sich Saul zur Opferstadt den weiteren Verlauf der Ereignisse abzuwarten. 14. Saul's Onkel erkundigt sich bei ihm und seinem Diener nach ihrem Verbleib, woraufhin Saul erklärt, dass sie die Eslinen gesucht und schließlich Samuel aufgesucht hatten, als die such erfolglos blieb. 15. Daraufhin bat der Onkel Saul in Standig, im Mitzerteilen, Welsh Botschaft Samuel im Warend ihres Treffens übermittelt habe. 16. Saul antwortet lediglich, dass Samuel ihnen die Nachricht vom Fund der Eslinen bestätigt habe, verschwieg jedoch die vertraulichen Informationen bezüglich seiner Erhebung zum König. 17. Kurzeit später berief Samuel das gesamte Volk Israel zu einer feierlichen Versammlung vor den Herrn nach Mizpah ein. 18. Erwirkendiet im Namen des Herrn, das Gott Israel aus Ägypten herausgeführt und sie aus der Unterdrückung aller feindlichen Königreiche geretet habe. 19. Denach war für ihnen vor, ihren Gott abgelehnt zu haben, der Retter in allen Noten war, in dem sie die Einsetzung eines menschlichen Königs forderten, die Schalb Sultan sie sich nun nach Stammen Jordnet aufstellen. 20. Samuel ließ als Stamm Israels vortreten und durch das Losverfahren word schließlich der Stamm Benjamin als Dirgenage bestimmt, aus dem der König kommen sollte. 21. Nachdem der Stamm Benjamin nach seinen Geschlechten aufgeteilt worden war, fiel das Los auf die Familie Matri und schließlich auf Saul, den Sohn des Kis, dieser war jedoch trotz intensiver such Zunachs nicht auffindbar. 22. Als sie den Herrn Ernut befragten, ob der Mann überhaupt anwesend sei, antwortet dieser, dass Saul sich hinter dem Reisgepäck. Versteckt halte. 23. Sie leffen herbei und halten in aus seinem Versteck, als vor das Volk trat, sagte sich, dass all anderen anwesenden im Hauptland überragte. 24. Samuel präsentiert in der Mensch als den vom Herrn erwollten, dem niemand im ganzen Volk gleichkomm, woraufhin das Volk in lauten Jubel aussprach und den König Hokelben ließ. 25. Samuel erlotet dem Volk direchtlichen Grundlagen des Kenitums, hielt dies in einer Erkunde fest und legte sie vor dem Herrn nieder, bevor er die Versammlung auflost. 26. Auch sollte in sein Heimatstadt Gibeah zurück, wo er von einer Gruppe tapferer Männer begleitet wird, deren Herzen Gott für dies Aufgabe bereitgemacht hat. 27. Einige boshaft Männer jedoch äußerten Zweifel in seiner Fähigkeit, das Volk zu retten, verachteten ihn und verweigerten ihm die Erbliche Geschenk, doch soll ignoriert ihre Provokationen.